wer ist? Wer ist der Typ, der das Spiel gewinnt? Wovor scheiße war es plötzlich Gott? So dreht durch, denkt, was sie wollen. Ich bin am Durchdrehen. Ja, ist am Durchdrehen. Ihr seid doch am Durchdrehen. Ihr seid doch am Durchdrehen. Yeah. So dreht durch, denkt, was sie wollen. Ich wache auf und weiß genau, heute wird ein guter Tag. Gestern war ein schlechter Tag, heute wird's ein besserer Mann. Ich hab gestern ein paar kleine hässliche Hater beseitigt. Darum sind jetzt kleine grässliche Raver beleidigt. Doch mir scheißegal, was ihr über mich denkt. Ich hab den Sinn für Kommerz und den Riecher für Geld. Yes, wer mit vieler Hermex durch Fading läuft, ist sicher nicht schwul, sondern einfach nur krass dumm im Kopf. Macht in Musik aus Langeweile, doch plötzlich hab ich Feinde. Denn sie wissen, mit Zeugo macht man lila Scheine. Ja, hab den siebten Sinn für Beats und Melodien. Und wenn das hier nicht klappt, dann geh ich raus aus Berlin. Tschüss! Also kannst du dich erinnern, wer ist der Typ, der das Spiel gewinnt? Wovor scheiße war es plötzlich Gott? So gut dreht durch, denkt, was sie wollen. Ja, ich bin am Durchdrehen. Ja, ist am Durchdrehen. Ihr seid doch am Durchdrehen. Ihr seid doch am Durchdrehen. Yeah. Was wäre Hip-Hop ohne Volvo, Automesse ohne Volvo? Den einen freut, den anderen juckt es nicht, einmal vergiss es, ha. Ich bleibe hier, auch wenn ich keinen Cent verdiene. Es ist Liebe, es sind Triebe, wenn ich meine Melodien spiele. Es ist etwas, was du niemals kapierst, weil du verdreckt bist von den Euros, die dein Penis regieren. Egal, ich mach mein Business, kämpfe hart für jeden Euro. No risk, no fun, das ist die Art, wie ich an meinen Erfolg komm. Ich geb mir zu, ich bin auch ziemlich geldgeil. Aldi ist okay, doch zieht es mich zu Wertheim. Ich danke Gott, dass ich Musik machen kann. Sonst würde ich saufen wie ein Loch und wär der Dieb, leer im Knast. Bäh. Kannst du dich erinnern, wer ist? Wer ist der Typ, der das Spiel gewinnt? Wovor scheiße war es plötzlich Gott? So dreht durch, denkt, was sie wollen. Ja, ich bin am Durchdrehen. Ja, ist am Durchdrehen. Ihr seid doch am Durchdrehen. Ihr seid auch am Durchdrehen. Yeah. So dreht durch, denkt, was sie wollen. Kannst du dich erinnern, wer ist? Wer ist der Typ, der das Spiel gewinnt? Wovor scheiße war es plötzlich Gott? So dreht durch, denkt, was sie wollen. Ja, ich bin am Durchdrehen. Ja, ist am Durchdrehen. Ihr seid doch am Durchdrehen. Ihr seid auch am Durchdrehen.